durch Befehl Beste ist niemals befleckt. Wer hasst das kriminelle Zeug? Gebührt das Bundeswehr nicht treu. Wer ist auf Videosplitternack? Wer hat mit der Mafia einen Pakt? Wer jagt Nazis ohne Rast? Wer ist im Puff der beste Gast? Das ist Paolo Pinkel, die morale Person. Das ist Paolo Pinkel, das Gewissen der Nation. Guter Freund, wer ist der Mann, der hier aufräumt? Wer ist es, sie uns treuster Sohn? Wer hat niemals Spott und niemals Hohn? Wer fickt dieser Frau jetzt mit dem Brenn? Wer ist hier sexuell verstemmt? Wer kriegt sein Zinken niemals voll? Wer kriegt uns und den meisten Gehalt? Das ist Paolo Pinkel, die Moralperson. Das ist Paolo.